finsteren Blicks sprach zu ihm da Diomedes der Starke: Bilde dir, Dolon, ja, nicht ein, du würdest entkommen. War dein Bericht auch ganz trefflich, da du in unserer Hand bist. Denn lassen wir dich jetzt laufen oder für Lösegeld gehen, kommst du später gewiss zurück zu den Schiffen nach Achaias, sei es um auszuspähen, sei es uns entgegen zu kämpfen. Aber verlierst du hier unter meinen Händen das Leben, wirst du künftig nie eine Plage mehr sein den Argeiern, sprach's, und der wollte schon mit kräftiger Hand ihm flehend das Kinn berühren, doch er schlug ihn voll auf den Nacken, ihn mit dem Schwert anspringend, und schnitt ihm durch beide Sehnen, und noch während er aufschrie, vermengte sein Haupt mit dem Staub sich. Und sie nahmen ihm dann die Wieselfellkappe vom Haupte, auch den schnellenden Bogen, den langen Speer und das Wolfsfell. All dies hielt zu Athene, der beutespendenden Göttin, hoch Odysseus empor, und betend sprach er die Worte: Freue dich, Göttin, daran, denn wir wollen zuerst dich beschenken von allen Göttern auf dem Olymp. Doch geleite uns auch noch zu den Pferden und Lagerstätten der thrakischen Männer. Also sprach er und hob hoch die Beute und legte sie von sich auf eine Tamariske. Dazu als deutliches Zeichen legte, zusammenraffend, er Rohr und grünende Zweige, dass sie sie nicht verfehlten beim Rückweg durchs nächtliche Dunkel. Beide stapften dann weiter durch blutverkrustete Waffen und gelangten schnell zur Schar der thrakischen Männer. Diese schliefen, erschöpft von Ermattung. Es lagen die schönen Rüstungen neben ihnen am Boden, gut nach der Ordnung, in drei Reihen. Ein Zweigespann Pferde stand neben jedem. Rhesos schlief in der Mitte, und neben ihm waren die Renner an den Rand der Wagenbrüstung mit Riemen gebunden. Ihn sah zuerst Odysseus und zeigte ihn Diomedes. »Dies ist gewiss, Diomedes, der Mann, dies gewiss sind die Pferde, die uns Dolon bezeichnet hat, den wir eben getötet. Auf denn, lass sehen deine gewaltige Kampfkraft, nicht ziemt sich, dass du mit Waffen unnütz dabei stößt. Nein, löse die Pferde, oder du töte die Männer, und ich kümmere mich um die Pferde.« Sprach's, und dem hauchte Mut ein die funkeläugige Pallas. Ringsum metzelte er. Da erhob sich ein grässliches Stöhnen der vom Schwerte Geschlagenen. Es färbte sich blutrot der Boden. Und wie ein Löwe kommt über unbehütetes Kleinvieh, Ziegen oder Schafe, und Schlimmes sinnend hereinbricht, also fiel her der Tydide über die thrakischen Männer, bis er ein Dutzend erlegt. Doch der einfallsreiche Odysseus jeden, den Tydeus' Sohn aus der Nähe erschlug mit dem Schwerte, den fasste er ihm folgend am Fuß und zog ihn zur Seite, das bedenkend im Mut, dass die Pferde mit prächtigen Mähnen leicht hindurch nun kämen und nicht erzitternd sich scheuten, auf die Leichen zu treten, denn fremd noch war ihnen ihr Anblick. Aber als nun des Tydeus Sohn den König erreichte, nahm er als 13. ihm die Lebenskraft, die so süße, während er keuchte. Denn ihm trat ein Albtraum zu Häupten in jener Nacht, der Enkel des Euneus auf Ratschluss Athenes. Unterdessen löste der kühne Odysseus die Pferde, koppelte sie mit Riemen und trieb sie fort aus dem Haufen, sie mit dem Bogen schlagend, da er die schimmernde Geißel aus dem schmuckvollen Wagen vergessen hatte zu nehmen. Mit einem Pfiff gab er drauf Diomedes, dem Edlen, ein Zeichen. Dieser blieb noch und schwankte, was er als Verwegenstes täte, ob er den Wagen samt prächtigen Waffen herausziehen solle an der Deichsel oder hoch ihn hebend hinaustrüg, oder ob er noch vielen der Thraker nehme das Leben. Während er dies erwog im Herzen, stellte Athene nahe sich neben ihn und sprach ihn an mit den Worten: »An die Rückkehr denk jetzt, du Sohn des tapferen Tydeus, zu den bauchigen Schiffen, dass du nicht gar flüchtend zurückeilst. Leicht könnte es sein, dass ein anderer Gott auch die Troer noch weckte.« Sprach's, der vernahm die Stimme der Göttin, die da gesprochen, rasch bestieg er die Pferde, Odysseus schlug sie mit dem Bogen und die flogen dahin zu den schnellen Schiffen Achaias. Doch nicht vergeblich hielt Wacht der Silberbogner Apollon, als er sah, wie Athene nachging dem Sohne des Tydeus. Voll Groll auf sie tauchte er in die große Menge der Troer und weckte Hippokoon auf, den Berater der Thraker, Rhesos tüchtigen Vetter. Der schreckte auf aus dem Schlafe, und als verwaist er sah den Platz, wo die Renner gestanden und die Männer noch zucken in grauenerregendem Blutbad, schluchzte er auf und rief beim Namen den lieben Gefährten. Und bei den Troern erhob sich Geschrei und unsägliches Chaos, wie sie zusammenstürmten und sahen all die schrecklichen Taten, welche die Männer verübt, ehe sie zu den Schiffen gegangen. Doch als sie dorthin gelangt, wo sie Hektors Späher getötet, brachte Odysseus, der Zeusgeliebte, die Rosse zum Stehen, und der Tydide sprang ab und legte die blutige Beute in des Odysseus Hände und stieg dann erneut auf die Pferde. Und er peitschte die Pferde, dahin preschten diese voll Eifer hin zu den bauchigen Schiffen, denn so behagte es ihnen. Nestor aber hörte als erster den Hufschlag und sagte: »Freunde, der Argeierführer ihr und Berater, sag ich die Wahrheit? Täusche ich mich? Doch spornt mich der Mut an. Von schnell rennenden Pferden umtönt mir der Hufschlag die Ohren, dass doch Odysseus jetzt gleich und er, Diomedes der Starke, her aus dem Lager der Troer trieben, einhufge Pferde. Aber ich fürchte schrecklich, es könnte den besten Argeiern Schlimmes zugestoßen sein im Kampflärm der Troer.« Noch war das Wort nicht ganz gesprochen, da kamen sie selber, und sie sprangen herab auf den Boden. Doch die voller Freude hießen sie herzlich mit Handschlag willkommen und freundlichen Worten. Nestor fragte zuerst, der Gerenier, der Lenker der Rosse: »Sag, vielgepriesener Odysseus, du großer Stolz der Achaier, wie habt ihr diese Pferde genommen? Drangt ihr ins Lager ein, der Troer? Schenkte sie euch ein Gott, der euch antraf? Ganz gewaltig gleichen sie nämlich den Strahlen der Sonne. Immer zwar mische ich mich unter Troer, und niemals, so sag ich, bleib ich, wenngleich ein alter Krieger, zurück bei den Schiffen, aber noch nie bemerkte und sah ich Pferde wie diese. Nein, ich denke, es gab sie ein Gott euch, der euch begegnet. Denn es liebt euch beide, ja Zeus, der Baller der Wolken, und die Tochter des Zeus, des Trägers der Ägis, Athene.« Ihm antwortete drauf der einfallsreiche Odysseus: »Nestor, Sohn des Neleus, du großer Stolz der Achaier, leicht könnt ein Gott, wenn er wollte, noch bessere Pferde als diese schenken, denn die Götter sind ja wirklich viel stärker. Diese Pferde, nach denen du fragst, Greis, sind eben gekommene, thrakische. Ihren Besitzer schlug tot der Held Diomedes und neben ihm ein Dutzend Gefährten, alle die Besten. Und als 13. fassten wir in der Nähe der Schiffe einen Späher, welcher als Kundschafter unseres Lagers losgeschickt wurde von Hektor und anderen trefflichen Troern.« Sprach es und trieb durch den Graben hindurch die einhufgen Pferde, jauchzend, und freudig begleiteten ihn die andern Achaier. Als sie zur stattlichen Hütte des Tydeus-Sohnes gelangten, banden die Pferde sie fest mit gut geschnittenen Riemen an der Krippe, wo auch Diomedes eigene Pferde, die schnellfüßigen, standen und süßen Weizen verzehrten. Aber Odysseus legte die blutige Beute des Dolon hinten ins Schiff, um sie später dann Athene zu weihen. Beide warteten dann ins Meer und wuschen den vielen Schweiß von den Waden sich ab, vom Nacken und auch von den Schenkeln. Aber nachdem die Woge des Meeres ihnen den vielen Schweiß vom Körper gespült und abgekühlt nun ihr Herz war, stiegen sie in die glänzend polierten Wannen zum Baden. Als sich die beiden gebadet und glänzend gesalbt mit dem Öle, setzten sie sich zum Frühmahl und brachten Athene aus vollem Mischkrug schöpfend honigsüßen Wein dar als Spende. Elfter Gesang. Agamemnons Heldentaten. Eos erhob sich vom Lager beim staunenswerten Titonos, Licht zu bringen den Göttern wie auch den sterblichen Menschen. Zeus aber sandte die grausame Eris hin zu Achaias schnellen Schiffen. Sie hielt das Zeichen des Krieges in Händen und sie betrat das gewaltige Schiff des Odysseus, das Schwarze. Dieses lag ganz in der Mitte, so dass man Gehör sich verschaffen konnte nach beiden Seiten. Bei Ajas des Telamonsohnes Hütten wie auch des Achilles. Die hatten die Schiffe zu äußerst strandwärts gezogen, vertrauend auf Mut und Stärke der Arme. Dorthin trat nun die Göttin und schrie, entsetzlich und mächtig, gellend, und flößte ins Herz einem jeden von den Achaiern große Kraft, unentwegt sich in Krieg und Schlacht zu bewähren. Gleich wurde ihnen das Kämpfen reizvoller noch als die Heimkehr in den bauchigen Schiffen ins liebe Land ihrer Väter. Atreus' Sohn aber rief dann laut und befahl den Argeiern, sich zu gürten, und tauchte auch selbst in die funkelnde Rüstung. Erstens legte er um die Unterschenkel die Schienen, schöne und mit Knöchelspangen versehen aus Silber. Und zum zweiten tauchte er dann mit der Brust in den Panzer, den Kinyras ihm einst als Gastgeschenk hatte gegeben, denn er hatte auf Kypros die große Kunde vernommen, dass die Achaier mit Schiffen nach Troja zu segeln gedachten. Darum gab er ihm diesen, um Gunst zu erweisen dem König. Ja, darauf waren wirklich 10 Bahnen von tiefblauem Glasfluss und 12 Bahnen von Gold und dazu von Zinn 20 Bahnen, und es reckten empor sich zum Hals hin Schlangen aus Glasfluss, beiderseits 3, gleich den Regenbogen, welche Kronion im Gewölk befestigt, als Zeichen den sterblichen Menschen. Und um die Schultern schlang er das Schwert sich, hell dran erglänzten goldene Nieten, und rings um dieses war eine Scheide ganz aus Silber am goldenen Riemengehenk gut befestigt. Auf hob er dann den mannbeschützenden, kunstreich verzierten, stürmenden Schild, um welchen herum 10 eherne Kreise liefen. Drauf waren 20 Buckel, zinnerne, weiße, aber der ganz in der Mitte war aus tiefblauem Glasfluss. Und darauf zog wie ein Kranz sich die Gorgo mit furchtbarer Fratze, schrecklich blickend, und war umringt von Deimos und Phobos. Und an ihm war ein silbernes Tragband, und eine Schlange ringelte drauf sich aus Glasfluss, und sie hatte 3 Köpfe nach beiden Seiten gedreht, einem einzigen Nacken entwachsen. Dann setzt aufs Haupt er den doppelbügeligen, Rossschweif geschmückten Helm mit 4 Buckeln, und furchtbar nickte hernieder der Helmbusch, und er ergriff 2 starke, mit Erz beschlagene Speere, schneidend scharfe, von denen das Erz fernhin bis zum Himmel strahlte. Dazu noch donnerten dumpf Athene und Hera, um so den König der goldbeglückten Mykene zu ehren. und seinem Wagenlenker befahl drauf ein jeder, die Pferde dort am Graben zurückzuhalten, ganz nach der Ordnung, aber sie selber, als Kämpfer zu Fuß, mit Waffen gerüstet, stürmten vor. Unauslöschliches Schreien erhob sich vor Morgen. Weit früher als die Gespanne waren sie am Graben geordnet, doch die Gespanne kamen nach kurzem. Ein missliches Chaos löste aus der Kronide und ließ aus der Höhe vom Äther blutdurchtränkte Tautropfen regnen, denn er gedachte, viele kraftvolle Häupter vorzuwerfen dem Hades. Drüben sammelten sich auf dem Vorsprung der Ebene die Troer, rings um Hektor, den Großen, und Polydamas, den Edlen, und Aeneas, gottgleich geehrt im Volk bei den Troern, und Antenors drei Söhne, den Polybos und auch den Jüngling Akamas, Göttern vergleichbar, sowie den tapfern Agenor. Hektor trug unter den Ersten den Schild, den gleichmäßig runden. Und so wie der Abendstern aus den Wolken hervorscheint, hell aufleuchtend und dann wieder taucht in die schattigen Wolken, also zeigte sich Hektor bald unter den vordersten Kämpfern, bald auch unter den letzten, Befehle erteilend und strahlte am ganzen Leib von Erz wie Zeus Blitz des Trägers der Ägis. Und so wie die Schnitter einander entgegen die Schwaden niedermähen auf dem Feld eines reich begüterten Mannes, sei es Weizen, sei es Gerste, dicht fallen die Bündel der Ehren, so auch sprangen Achaier und Troer jetzt gegeneinander, metzelnd, und keiner von ihnen dachte daran, feig zu fliehen. Gleich hielt ihre Häupter die Schlacht. Sie aber, wie Wölfe tobten und Eris, die Stöhnen erweckende, sah es mit Freude, denn sie allein von den Göttern war unter den Kämpfern zugegen. Alle die anderen Götter waren nicht da, nein, sie saßen ruhig in ihren Hallen, wo einem jeden sein schönes Haus errichtet war, in den Schluchten des hohen Olympos. Alle klagten sie an den schwarzumwölkten Kronion, weil's seine Absicht war, den Troern Ruhm zu verleihen. Doch nicht kümmerte sich um sie der Vater. Er setzte abseits sich nieder, entfernt von den anderen, froh seines Glanzes, und blickte hin auf der Troerstadt und die Schiffe Achaias, auf das Blitzen des Erzes, auf Töter und ihre Opfer. Während es Morgen war und der heilige Tag sich noch mehrte, so lange hafteten beider Geschosse und hinsank das Kriegsvolk. Aber zur Zeit, da der Holzfäller sich seine Mahlzeit bereitet in des Gebirges Schluchten, wenn er es satt hat, mit Händen mächtige Bäume zu fällen und Überdruss dann bei ihm aufkommt und die Lust rings die Sinne ergreift nach erquickender Nahrung, da durchbrachen die Danaer kühn die feindlichen Reihen, feuerten ihre Gefährten an, Schar für Schar. Agamemnon stürmte voraus und erlegte Bienor, den Hirten des Kriegsvolks, ihn selbst und dann den Gefährten Oileus, den Peitscher der Rosse. Ja, der sprang vom Wagen herab und trat ihm entgegen. Dem stieß er in die Stirn, wie er los auf ihn stürmte, den scharfen Speer, und nicht hielt der Helmrand schwer von Erz ihm den Speer ab, sondern er drang durch das Erz und den Knochen. Besudelt ward ihnen ganz mit Blut das Gehirn. So bezwang der Fürst ihn beim Ansturm. Dort nun ließ Agamemnon, der Herrscher der Männer, die beiden liegen, mit schimmernder Brust, ihrer Panzerhemden entkleidet. Er aber ging, um zwei von Priamos Söhnen zu töten, Isos und Antiphos, Bastard und ehelichen Sohn, die zusammenstanden auf einem Gespann. Der Bastard lenkte die Zügel, Antiphos stand neben ihm, der Berühmte, die hatte Achilleus einst in den Tälern des Ida mit frischen Gerten gefesselt. Schafe hütend ergriff er sie, gab sie frei gegen Bußgeld. Jetzt nun traf Atreus Sohn Agamemnon, der weithin gebietet, einen über der Warze gegen die Brust mit dem Speere. Antiphos hieb er beim Ohr mit dem Schwert und warf ihn vom Wagen. Hastig raubte er dann von beiden die prächtige Rüstung, sie erkennend, denn früher schon hatte er sie bei den schnellen Schiffen gesehen, als vom Ida sie brachte der schnelle Achilleus.